Herr Kroll, wenn ich weitermachen will, dann müssen Sie mir schon jetzt... Nein, bitte, ich bin schon bei der Sache. Es kommt mir nur so unwirklich vor, dass ich... Ich verstehe, aber in solchen Fällen zählt jede Minute. Also, was können Sie mir über Clara sagen? Zum Beispiel in Ihren Aufzeichnungen kommen keine weiblichen Patienten vor. Das ist doch... Sie war hauptsächlich an der Resozialisierung von männlichen Gefangenen interessiert. Aha. Sie hat 3 Jahre in der Botsford-Haftanstalt gearbeitet und auch in Mount Carmel. Aha, das ist eine brauchbare Information. Und dann hat sie also mit diesen Männern gearbeitet, wenn sie rauskam. Ja, sie hat vielen geholfen. Da kamen wunderbare Briefe. Sie haben sie verirrt. Ja, das kann ich mir denken. Sie klingen auch ganz stolz. Oh, ja, ich konnte... Man musste sich ja ständig Sorgen machen. Verstehe. Haben Sie Ihre Tochter umgebracht, Herr Kroll? Was? Haben Sie bemerkt, wie spontan und direkt Ihre Antwort war? Nicht in Fliegenpapier verpackt, Ihre Antwort. Es tut mir leid, wenn es ein Schock war, aber so klare, direkte Antworten, die brauche ich. Ich versuche nicht, irgendwas zu... Mir ist klar, dass Sie erschüttert sind. Das ist doch ganz verständlich. Kurz, ich muss meine Frau anrufen. Wieso sollte ich nicht erschüttert sein? Okay. Ist verblüffend, wie Sie okay sagen. Genau wie Bert. Es gibt eben nur so und so viele menschliche Typen. Ich würde Sie gern etwas fragen. Aber es ist mir peinlich. Nur zu. Gut. Nein. Los, wir sollten uns kennenlernen. Haben... Sie noch alle Ihre 10? Nein. Wundert Sie das? Der linke Fuß. Was ist daran so erstaunlich? Schließlich haben wir alle austauschbare Nieren, Herzen und in 10, 20 Jahren arbeiten wir alle für dieselben 2, 3 Großunternehmen. Also, Ihrem Freund und mir fehlt eine Zehe, was soll's? Ich halte mich nicht für was Besonderes. Halten Sie sich für was Besonderes? Ich kann es nicht fassen. Warum nicht? Er hat sie wahrscheinlich im Krieg verloren, stimmt's? Ja, in Frankreich. Ist Ihnen auch klar, wie viele Leute in wie vielen Kriegen 10 am linken Fuß verloren haben? Sie bringen mich darauf etwas. Mir ist das früher nicht aufgefallen, aber in den letzten 2, 3 Jahren, bevor wir uns zerstritten haben, hat er sich zu einem Arschloch erster Güte entwickelt. Na also. Wenigstens etwas haben Sie heute Nacht gelernt. Er fing an, die Zulieferer zu betrügen und keiner konnte sein Geld kriegen, ohne ihn mit dem Gericht zu drohen. Ich sollte froh sein, dass ich ihn los bin. Statt. Sie haben eine sentimentale Ader, was? Naja. Man will ja niemanden vorschnell verurteilen. Ich meine, Bird konnte genauso gut... Wissen Sie... warmherzig und großzügig sein und, mein Gott, er ist intelligent. Ja, und Ihnen dann die Kehle durchschneiden.